Diese Auseinandersetzung gab wohl für den SPD-Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel den letzten Anstoß, am 30. August im SPD-Parteipräsidium meinen Parteiausschluss zu betreiben. Dieser wurde 14 Tage später im SPD-Parteivorstand bekräftigt. Beide Entscheidungen erfolgten einstimmig, im ersten Fall ohne, dass die Beteiligten mein Buch gelesen haben konnten. Nur Peer Steinbrück enthielt sich im Parteivorstand. Dass er als einziger dem Gruppendruck widerstanden und sich zumindest symbolisch distanziert hat, rechne ich ihm hoch an. Diese Abstimmungen im SPD-Parteipräsidium und Parteivorstand zeigen für mich in symbolischer Eindringlichkeit, wie verlässlich und unabhängig die personellen Säulen unserer Demokratie sind, wenn der Wind mal ein wenig schärfer weht. Der Verlauf der öffentlichen Diskussion und die Flut empörter Briefe, die im Parteivorstand eingingen, zeigten Gabriel schnell, dass er mit dem Ausschlussverfahren einen politischen Fehler gemacht hatte. In einem Artikel in der Zeit legte er nach, warf mir eine ungeheure moralische Entgleisung vor und erklärte mich zum Hobby-Eugeniker und Sozialdarwinisten. Mittlerweile hatte sich Klaus von Donani in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung inhaltlich an meine Seite gestellt und im Hinblick auf den Stil der öffentlichen Debatte die Parallele gezogen zu den beiden großen Debatten der letzten Jahrzehnte. Zum Historikerstreit in den 80er Jahren anlässlich der Thesen Ernst Noltes über das Verhältnis bolschewistischer und nationalsozialistischer Verbrechen. Zur sogenannten Bubis-Walser-Debatte, die sich an Martin Walsers Rede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 1998 entzündet hatte. Die Frage nach der Beschaffenheit unserer Debattenkultur und Aspekte der Meinungsfreiheit gewannen in der öffentlichen Diskussion Raum. Ich hielt mich hier zurück, weil ich nicht als ein von Selbstmitleid erfülltes Opfer erscheinen wollte. Schließlich hatte ich ja selber auch ausgeteilt. Aber ich registrierte mit Dankbarkeit die öffentliche Unterstützung von Hans-Olaf Henkel, Arnulf Baring, Henrik Broder, Gunnar Heinsson und vielen anderen. Besonders dankbar war ich Netzler Kelleck, die am 30. August 2010 mit einer klugen Rede die Vorstellung meines Buches übernommen hatte und deshalb in den folgenden Monaten viele Schmähungen über sich ergehen lassen musste. Klaus von Donani erklärte sich bereit, meine Verteidigung im Parteiordnungsverfahren zu übernehmen und bewahrte mich in den folgenden Monaten vor mancher unnötig aggressiven Äußerung. Das Verfahren schleppte sich hin. Über 2 Monate dauerte es allein, bis der Parteivorstand einen Schriftsatz vorgelegt hatte. Erst am 21. April 2011 kam es zu einer mündlichen Verhandlung vor der Kreisschiedskommission der SPD in Charlottenburg-Wilmersdorf. Bei der klugen Argumentation Klaus von Donanis, er hatte mich zu Stillschweigen verpflichtet, zeigte sich in wenigen Stunden, dass die Anwürfe dem sachlich differenzierenden Text meines Buches nicht gerecht wurden. Die Schiedskommission legte als Ergebnis der mündlichen Verhandlung eine Erklärung vor, die voll meiner Position entsprach und von den sachlichen Aussagen meines Buches nichts zurücknahm. Diese unterschrieb ich gern. Und auf dieser Grundlage zog der Parteivorstand seinen Ausschlussantrag zurück. Die Medien interpretierten den Verfahrensausgang als eine peinliche Niederlage für Sigmar Gabriel. Ich verzichtete auf öffentlich geäußerten Triumph. Meine Gegner in der Partei wendeten sich nun gegen Sigmar Gabriel und die Generalsekretärin Andrea Nahles, die in der mündlichen Verhandlung den Parteivorstand vertreten hatten. Aber auch diese Gegner wurden ruhiger, als unmittelbar nach Ende des Verfahrens die Umfragewerte der SPD in Berlin um 3 Punkte nach oben sprangen. Wähler und Mitglieder schienen die Entscheidung mehrheitlich gut zu finden. Natürlich hatte ich aufmerksam verfolgt, dass über die ganzen Monate hinweg eine stabile Mehrheit der Menschen in Deutschland viele meiner Thesen zu unterstützen schien, wenn man den Umfragen Glauben schenkte. 18-20% gaben zeitweilig sogar an, eine Partei wählen zu wollen, die ich gründen würde. Das kam für mich selbstverständlich nie in Frage. Wenn ich nicht glauben würde, dass wichtige Probleme der deutschen Gesellschaft auch in den großen Volksparteien zur Kenntnis genommen werden, müsste ich an der Zukunft verzweifeln.